Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So look, let's continue. Machen wir weiter. Here is what Peter tells us next. Als nächstes sagt uns Petrus Folgendes. I'm writing to those who have been given a faith. Ich schreibe an die, denen ein Glaube geschenkt wurde. As equally precious as ours through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Der genauso kostbar ist wie der unsere durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. How many people have told me that they need more faith? Wie viele Menschen haben mir schon gesagt, dass sie mehr Glauben brauchen? How many people have told me they wish they would have my faith? Wie viele Menschen haben mir gesagt, sie wünschten, sie hätten meinen Glauben? How many people believe that some great heroes of faith have different faith than they have? Wie viele Leute glauben, dass einige große Glaubenshelden einen anderen Glauben haben als sie? Look, schau. Peter's writing to Christians. Petrus schreibt an Christen. Peter is not writing to some specially powerful heroes of faith. Petrus schreibt nicht an einige besonders mächtige Glaubenshelden. He's not. Das macht er nicht. Peter is saying that every Christian has been given a faith. Petrus sagt, dass jeder Christ einen Glauben bekommen hat. Paul says the same thing. Paulus sagt dasselbe. And if you study carefully what the Bible teaches about faith, und wenn du genau studierst, was die Bibel über den Glauben lehrt, you will understand that faith is not something you need to get, but something you have been given. Wirst du verstehen, dass der Glaube nicht etwas ist, das du bekommen musst, sondern etwas, das dir gegeben wurde. And in the original Greek, it's actually just like the Passion says it. Im griechischen Original heißt es tatsächlich genauso, wie es in der Passion steht. The word that the original Greek uses and that Peter obviously used. Das Wort, das im griechischen Original verwendet wird und das Petrus offensichtlich verwendet, for have been given, für gegeben wurde, it's a word that means you have obtained something from God. Ist ein Wort, das bedeutet, du hast etwas von Gott bekommen. And it's written in the grammar in the past tense. Und es ist in der Grammatik in der Vergangenheitsform geschrieben. So God has given every single Christian his own faith. Gott hat also jedem einzelnen Christen seinen eigenen Glauben gegeben. You don't have to do anything to get it. Du musst nichts tun, um ihn zu bekommen. It's been given to you, otherwise you wouldn't even be a Christian. Er wurde dir gegeben, sonst wärst du nicht einmal ein Christ. So Peter is trying to reaffirm that. But guys, you have received that faith. Petrus versucht also, das zu bekräftigen. Leute, ihr habt diesen Glauben empfangen. Look what he says next. Schau, was er als nächstes sagt. As equally precious as ours. Genauso kostbar wie der unsere. Isn't it incredible? Ist das nicht fantastisch? Peter walked and his shadow healed the sick. Petrus wandelte und sein Schatten heilte die Kranken. And you have been given an equally precious faith as he had. Und du hast einen ebenso kostbaren Glauben erhalten wie er. Peter walks into the temple. Petrus ging in den Tempel. And he says, und er sagte, Silver and gold I don't have. Silber und Gold habe ich nicht. But what I have, I give unto you. Aber was ich habe, das gebe ich dir. In the name of Jesus, get up and walk. Im Namen Jesu, steh auf und geh. That same faith is what you have. Denselben Glauben hast auch du. Peter says that every Christian has the same precious faith. Petrus sagt, dass jeder Christ denselben kostbaren Glauben hat. If you could actually believe that in your heart, wenn du das wirklich in deinem Herzen glauben könntest, do you know what that would mean? Weißt du, was das bedeuten würde? All you have to learn is to live by that faith, release that faith. Alles, was du lernen müsstest, wäre, aus diesem Glauben zu leben und ihn freizusetzen. And if you would, you could have the same supernatural power as Peter had. Und wenn du das tun würdest, könntest du die gleiche übernatürliche Kraft haben wie Petrus. In experience, because you already have it. In Form von Erlebnissen, denn du hast die Kraft bereits. We have to stop making this terrible comparison. He's a great man of faith, he's a small man of faith, he's got no faith. Wir müssen aufhören, diesen schrecklichen Vergleich zu machen. Er ist ein großer Mann des Glaubens, er ist ein kleiner Mann des Glaubens, er hat keinen Glauben. No, there are people who never worked to walk in faith. Es gibt Menschen, die nie daran gearbeitet haben, im Glauben zu wandeln. But you have the same precious faith that the Apostle Peter had. Du hast denselben kostbaren Glauben, den der Apostel Petrus hatte. But Reinhard, why did I experience that? Aber Reinhard, warum erlebe ich das nicht? Look what Peter said. Schau, was Petrus sagt. He says, as equally precious ours through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Er sagt, genauso kostbar wie der unsere durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Erlösers Jesus Christus. So what happens? Und was passiert? So many Christians try to live by their righteousness. So viele Christen versuchen, nach ihrer Gerechtigkeit zu leben. Saved by faith, righteous by works. Gerettet durch Glauben, gerecht durch Werke. They constantly try to impress God with things they do. Sie versuchen ständig, Gott mit ihren Taten zu beeindrucken. They constantly think that they did so much fasting, prayer and whatever, now God owes them something. Sie denken ständig, sie hätten so viel gefastet, gebetet und was auch immer getan, dass Gott ihnen jetzt etwas schuldig sei. Peter was full of self-righteousness too. Auch Petrus war voll von Selbstgerechtigkeit. I'm never going to deny Jesus. Watch me. Ich werde Jesus niemals verleugnen. Passt auf. But here Peter came to understand that it's God's righteousness through Jesus Christ that gave me that faith. Aber hier versteht Petrus, dass es Gottes Gerechtigkeit durch Jesus Christus ist, die ihm diesen Glauben gibt. One of the greatest hindrances to walk in true miracle-working faith. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg des wahren, wundertätigen Glaubens ist, is not being 100% convinced of the righteousness that comes by faith in the finished work of the cross alone. Nicht zu 100% von der Gerechtigkeit überzeugt zu sein, die allein durch den Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz kommt. So, you have the same faith that Peter had. Du hast also denselben Glauben, wie Petrus hatte. But it's not going to be part of experience. Aber du wirst ihn erst dann erleben, until you refuse to walk by any kind of self-righteousness. Wenn du dich weigerst, in irgendeiner Form von Selbstgerechtigkeit zu leben. Because even though that faith is already in your heart, denn obwohl dieser Glaube bereits in deinem Herzen ist, but the only way it can become active and experiential is through the righteousness of God, not through your own righteousness. Kannst du ihn nur durch die Gerechtigkeit Gottes und nicht durch deine eigene Gerechtigkeit aktiv und erfahrbar werden lassen. That's why it's very good to declare bankruptcy every day before God. Deshalb ist es sehr gut, jeden Tag vor Gott eine Bankrotterklärung abzugeben. In the sense to say, Jesus, without you, there's nothing good in me. In dem Sinne, dass du sagst, Jesus, ohne dich gibt es nichts Gutes in mir. But because of you, aber durch dich, I'm righteous, perfect in God. Bin ich gerecht und vollkommen in Gott. Through Christ Jesus. Durch Christus Jesus. I shall see you tomorrow. Bis morgen.